gleich zu Anfang ein Hinweis auf die Veranstaltung übermorgen im Schwabinger Bräu unter dem Titel Die D-Mark-Demokratie kauft sich die DDR. Es wird kaum machbar sein, heute Abend die ungeniert aufgeworfenen Fragen des politischen Anschlusses, des ökonomischen Einflusses und Zugriffs auf die DDR erschöpfend zu diskutieren. Wir haben es einfach getrennt, was wir zu beiden Sachen zu sagen haben, speziell die deutsche Affäre im Moment und ihre Zuspitzung und unspeziell die großspurig verkündete Ideologie vom toten Kommunismus. Was wir von unserer Seite heute anbieten möchten, zum Streit, zum Nachdenken, zum Beurteilen, hat etwas prinzipielleren, teils logischen Charakter und betrifft nicht den Einstieg in so Fragen wie, was machen wir aus der Ostmark? Genau das soll aber Gegenstand übermorgen im Schwabinger Bräu sein. Der Kommunismus ist tot. Niemand hat etwas für ihn übrig. Die wenigen, die sich für ihn stark machen, sind im besten Sinne des Wortes weltweit isoliert. Im Gegensatz, sagen böse Menschen, zu den großen Glaubensgemeinschaften, die sich dem guten Geld, der Freiheit oder der Dreieinigkeit verschrieben haben, ist der Kommunismus jetzt endgültig höchstens noch als Sekte vorhanden. Das, was ich eben gesagt habe, stimmt. Aber genau das sagt keiner, der sich an der gegenwärtigen Kampagne vom toten Kommunismus beteiligt. Gut, machen wir auch hier noch eine Ausnahme. Höchstens die paar übrig gebliebenen Kommunisten selbst. Wenn sie müde von des Tages Last nachts dem Volksfeind Nummer 1, dem Alkohol, zu lange zusprechen und ihre eigene Lage bedenken. Ja, dann löst die agitatorisch geschulte Zunge der Hauptfeind Nummer 1 und heraus kommt wie immer die Wahrheit. Ja, so steht's. Was gegenwärtig als Kampagne vom toten Kommunismus läuft, unterscheidet sich von dieser Feststellung schon allein durch den Jubelton. Es will eben nicht bloß als Feststellung verstanden sein. Es ist eine Erfolgsmeldung. Und die wird, damit auch keiner falsch versteht, immerzu übersetzt in Kapitalismus lebt. Im Unterschied zum Kommunismus, gedacht ist an die drüben. Scheitert der Kapitalismus nicht, er blüht und gedeiht, dass die schwarze Kraft. Saustabil ist er, die drüben eben nicht. Er bewährt sich Tag für Tag. Er zieht inzwischen sogar die Bewunderung seiner ehemaligen Feinde auf sich. Er hat jede Menge Freunde. Eine Botschaft des Inhalts, er geht. dass er geht, dass er nicht scheitert, nicht instabil wird, dass er sich durchgesetzt hat. Damit ist er seinem Widerpart, den es in Form einer Reihe von Ostblockstaaten, Sowjetunion Hauptmacht davon, gegeben hat oder noch gibt, überlegen. Und durch die Kapitulation derer drüben, durch die Selbstkorrektur, durch die Selbstkritik derer drüben, ist ja wohl eines klar, dieser saulebendige Kapitalismus ist damit über jede Kritik erhaben. Sein weltweites Funktionieren, auf das da angedeutet wird, auf das da angespielt wird, sein weltweites Funktionieren ist eben nicht bloß ein Tatbestand. Es ist mehr als eben dieses Funktionieren. Er geht. Es ist die praktische Widerlegung jedes Zweifels an ihm. An ihm und seiner Notwendigkeit. Die Kapitulanten im Osten, die Selbstkritiker der Warschauer Paktstaaten, von Gorbatschow bis Honecker angefangen, Herr Krenz. Und die reumütigen Ex-Marxisten im Westen bezeugen eines, nicht, dass der Kommunismus tot ist, sondern dass der tote Kommunismus ein Beweis ist für den lebendigen Kapitalismus. Im Grunde könnte ich hier aufhören. Ich könnte sagen, naja, wenn sowieso nicht mehr gerechnet wird, über worin besteht denn eigentlich der Kapitalismus? Worum geht es denn bei ihm? Was sind denn seine Vor- und Nachteile nach guter Besinnungsaufsatzmanier? Wenn sowieso gar nicht eine Betrachtung des Kapitalismus stattfindet, dann ist die Primitivität der Kampagne Kommunismus tot von unserer Seite schon an dieser Stelle erwiesen. Er wird ja gar nicht für etwas, was er tut oder lässt, was er anrichtet oder fordert, was er treibt, mit dem Kompliment lebendig versehen, sondern das Kompliment heißt, er lebt und er geht, und das ist ein enormer Unterschied zu etwas anderem, nämlich dem Kommunismus, er lebt nicht, sondern stirbt und geht nicht. In dieser Kampagne macht sich von der Bildzeitung bis zum Spiegel keiner die Mühe, den Inhalt dieses Lebens, dass das so bewundert wird, überhaupt einer Erörterung zu würdigen. Ja, wenn die Sache so ist, na dann braucht man eigentlich weder etwas dafür noch dagegen zu sagen. Es wird ja auch nichts für den Kapitalismus angeführt, außer eben die Feststellung, die anderen gehen baden, Kapitalismus glücklich. Nun wäre jetzt jeder unzufrieden, wenn ich jetzt Schluss machen täte, also geht's weiter. Das will ja niemand, dass die Leute unglücklich sind. Das Erste, was einem auffällt, ist bei dieser primitiven Kampagne, die eben keine Argumente für und wider anzuführen braucht, dass Argumente von ganz anderer Qualität, so quasi als Beihilfe zu diesem Beweis, der eine lebt, der andere geht putt, so unter die Leute gestreut werden. Bei diesem Argumentationsverfahren spielen endgültig alle Unterschiede, die jemals das Bewusstsein eines halbwegs intakten Menschen bewegt haben, keine Rolle mehr. Alle Unterschiede, die vielleicht interessant sein könnten für jemanden, der sich unbefangen informieren will. Was ist denn los? Wieso dieses Triumphgeschrei hier? Obwohl doch drüben bloß etwas passiert ist, was längst feststeht, taucht nichts. Und dieses Passieren noch in der Art einer Selbstkritik, wir können nicht mehr so weitermachen und so fort, stattfindet. Woran sind Sie denn drüben gescheitert? Was haben Sie denn bislang getrieben, was Ihnen nicht mehr passt? Was hat denn der Kapitalismus bislang getrieben, sodass man wirklich einmal kräftig Hurra schreien könnte? All das ist ja uninteressant, das heißt aber nicht, dass nichts mehr gesagt wird. Es findet eine Tilgung von allen spannenden Unterschieden, die interessant sein könnten, statt. Erstens, der Unterschied zwischen der Zerstörung eines Systems, einer Produktionsweise, einer Staatsfesselung, man kann es auch gleich sagen, einer Selbstzerstörung, einer Kapitulation, vielleicht spielt beides eine Rolle, und einer Widerlegung. Die Argumente eines Erich Honeckers, eines Jaruzelski, eines Ungarn Kader oder sowas von früher, die zu widerlegen, das ist doch nicht der Stoff der Sache. Gar die Widerlegung ein paar Gedanken von Karl Marx. Nein, die Gleichsetzung, die unbedingte Gleichsetzung ist der Witz. Es ist, als ob man sich endgültig jede Widerlegung der Art und Weise, wie Honecker Politik gemacht hat, wie er über das deutsch-deutsche Verhältnis geredet hat, wie Gorbatschow oder seine Vorgänger früher die Beziehungen Sowjetunion-Europa, Sowjetunion-USA und so weiter gesehen haben, vielleicht auch seine Produktionsverhältnisse im eigenen Land. Jede Widerlegung ist doch überflüssig, weil der gewonnene Systemvergleich keine Betrachtung der Systeme mehr erforderlich macht. Umgekehrt, die positive Leistung des Kapitalismus besteht doch ohnehin bloß darin, in der ganzen Kampagne, dass man zeigt, dass er im Unterschied und Gegensatz zu denen drüben flott existiert. Dass er marschiert. Dass er in der Lage ist, vielleicht auch die Bedeutung immer ein wenig dabei, Schranken, die ihm entgegenstehen, auch niederzureißen. Sei es über Osthandel, Verschuldung ganzer Nationen. Vollkommen uninteressant. Nein, Kommunismus tot ist eine Art, die Sache zu betrachten, die will sich nicht drum kümmern. Welchen Außenhandel haben denn sozialistische Staaten des drüberen Blocks bislang mit wem getrieben? Was waren die Resultate? Was waren die sich auf beiden Seiten eingehandelten Zwänge und Vorteile? All das nichts zu tun damit. Ihre Selbstkritik drüben, ihre Auflösung, ihre Zerstörung wird gehandelt, als wäre es ein sorgfältig durchdachtes, schlagendes, in keiner Weise widersprechliches Argument, das vom kapitalistischen Boden von einem Freigeist ausgegangen wäre. Der zweite Unterschied, der getilgt wird, der ist vielleicht noch ein bisschen härter, ist der zwischen Erfolg und Recht. Wobei man gleich Recht einmal kleinschreiben kann, einmal großschreiben kann. Im Anschluss an die Geschichte mit der Widerlegung kann man es kleinschreiben. Ja, der Erfolg zeigt, dass wir Recht haben, in unserer Ideologie, in unserer Weltanschauung. Dass wir mit unseren Einwänden, die wir jetzt gar nicht erst groß sagen brauchen, aber mit unseren Einwänden gegen das scheiß System drüben schon immer Recht gehabt haben. Das großgeschriebene Recht ist die praktische Seite davon und will sagen, dann gebührt uns jedes Recht auf der Welt, unseren Kapitalismus weiter zu pflegen, ihn zu exportieren, ihn als die Staatsräson des ausgehenden 20. Jahrhunderts, des nächsten Jahrtausends und so fort, überall einzupflanzen. Wir haben das Recht darauf. Der nächste Unterschied, der total baden geht, ist natürlich der zwischen den, ich sag's mal, Ideologiestiftern, den Gründern, den gedanklichen oder sonst wie organisatorischen Vätern des Kommunismus, Marx. Der Unterschied zwischen so einem Kaliber und Leuten, wie Gorbatschow und Honecker. Ein Unterschied, der wirklich, da kann man doch gut Antikommunist bleiben, eine Zeit lang, aber ein Unterschied, der in die Augen sticht. Nie hat Marx irgendetwas verlauten lassen von einer Deutschen Demokratischen Republik. Nie hat Marx etwas verlauten lassen von der Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik. Honecker hat das getan, jahrzehntelang. Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik kommt bei Marx nicht vor, kann ich verbürgen. Wer mir es zeigt, kriegt einen Preis. Marx hat gemeint, und es ist durchaus tradierte Lehrmeinung auch im Sozialkundeunterricht, dass der Kampf der Klassen anstehe. Und dass dieser Kampf von den Arbeitern in ihrem Interesse geführt, dem Kapital und damit dem Kapitalismus und seinem Lohnsystem und sowas ein Ende macht. Zu machen hätte, unbedingt notwendig sei, wenn die Arbeiter je in ihrem Leben noch auf einen grünen Zweig kommen wollen. Gorbatschow und solche Leute reden von allgemeinmenschlichen Interessen. Sie haben sie zwar noch nirgends entdeckt, bei ihnen daheim gibt es noch nicht einmal zwischen Aserbaidschanern und Litauern, zwischen Armeniern und Esten allgemeinmenschliche Interessen. Zwischen der Sowjetunion in ihrer offiziellen Gestalt als Politbüro und Außenminister und den USA lauter Gegensätze und Streitpunkte. Sie reden von allgemeinmenschlichen Interessen. Nirgendwo finden Sie den allgemeinen Menschen, der in uns allen lebt und tobt, auf den Sie sich berufen. Marx, damals schon lange tot und schon lange her, hat behauptet, hör doch endlich auf, wie die Dichter, von einem Menschen zu reden, dem eure Bewegung dient, wo ihr lauter Gegner habt. Verdammt doch nicht immer eure Gegner im Namen etwas Allgemeinmenschlichen, eines fiktiven Interesses, das gar nicht existiert, sondern streitet mit ihnen und schaut, dass er gewinnt. Das langt doch. Hängt's doch nicht so hoch, gute Leute. Der Kommunismus ist kein Idealismus. Gorbatschow, Honecker und Tutti Quanti, alle genau das Gegenteil. Klar, das sind nur einzelne Stellen. Wenn ich aber jetzt die Liste machen würde, eine korrekte Liste, links Marx, rechts Gorbatschow, Honecker, Kader und wie sie alle heißen, die Tschechen und die anderen Jugos. Wäre arschklar, das kann man nicht verwechseln. Es ist aber gar nicht wichtig, dass es da enorme Unterschiede gibt. Wichtig ist, dass es dasselbe zu sein hat. Der dritte kleine Unterschied heißt also, Marxismus ist tot, Kommunismus ist tot, Gorbatschow, Honecker sind auch Kommunisten, Marxisten, haben sogar eine marxistische Ökonomie daheim kommandiert, einen marxistischen Staat aufgemacht, eine kommunistische Zwangswirtschaft eröffnet und so fort und so fort. Also alle Putsch. Der dritte Unterschied weg. Der vierte Unterschied, der verschwindet, ist der zwischen Marx und deutschen Professoren. In einer Zeitung, die ich gar nicht gerne lese, die es aber halt auch gibt, die heißt Wirtschaftswoche, schreiben deutsche Professoren über das Ende des Marxismus. Und es gibt genug deutsche Professoren, die fürs Ende des Marxismus schon immer waren, die schon immer gefordert haben, das ist ein Quatsch, das soll weg, die haben kein Existenzrecht. Diese deutschen Professoren, die hier schreiben und ihr Bestes geben, sind solche, die aus der Studentenbewegung, es freut mich jetzt noch, dass wir diese Schippen so in eine Karriere gelotst haben, aus der Studentenbewegung hervorgegangen sind damals in der Reformbude SPD Lehrstühle bekommen haben. Und als die marxistischen Widersacher der herrschenden ökonomischen und anderen Lehrmeinungen kritisches Gedankengut unter die Leute bringen wollten. Da hört man jetzt folgende Sachen. Und die decken sich weitgehend mit dem, was ihre Widersacher auch sagen. Widersacher meine ich jetzt im Uni-Bereich, Widersacher im Bereich Spiegel, Bildzeitung und sonst was. Verschwenden wir noch einen Moment drauf, wie heutzutage so eine wichtige Frage, ob der Kommunismus tot oder lebendig ist, zu entscheiden geht. Das ist die Frage des Stils im Geknatter der Trabis. Die 10.000-fach Flüchtlinge aus dem sogenannten Realsozialismus in den sogenannten Kapitalismus herüberschaffen, droht die einstmals mächtige Stimme der marxistischen Lehre unterzugehen, sang- und klanglos. Das Geknatter der Trabis dürfte wohl kaum der Hebel sein, eine Lehre des Irrtums zu überführen. In solchen Gedanken geht es aber. Es ist wieder der am Anfang erwähnte Gedanken, die einen putt, der andere lebt. Es ist das Desinteresse, ich sag's mal, am Begriff der Trabibälle. An dem Warum, da eigentlich jetzt in ganz Franken, sogar an Werktagen, am Wochenende in ganz Westdeutschland, DDR-Bürger mit ihren Trabis rumgurken. Es reicht ja, dass diese Dinger als Beweis für etwas dienen, womit sie garantiert nichts zu tun haben. Marxismus ist fürs Erste out. Gut, schaut euren Spiegel an, schaut solche Artikel an mit dem Thema, immer nur das Gleiche. Die Widerlegung ist perfekt, weil die nachgegeben haben. Man kann auch andere Argumente bringen, vielleicht auch zur Widerlegung von meinen anfänglich eingeführten Behauptungen, ja, wird nicht doch was für das eine und gegen das andere System erzählen. Bei denen, die sagen, Marxismus tot, wie in diesem Artikel. Naja, manchmal steht für Sachen da, der Markt, nicht nur der natürlichste Mechanismus der Ermittlung der bestehenden Bedürfnisse, sondern auch der demokratischste, sagt ein sowjetischer Ökonom. Das ist jetzt kein Deutscher, ein Russ, ein echter Russ. Ob der Markt jemals meine Bedürfnisse ermittelt hat, wage ich zu bezweifeln. Ob er ein natürlicher Mechanismus ist, desgleichen. Dass der Markt überhaupt etwas mit Demokratie zu tun haben, als Drittes. Man kann es aber einfach so sagen, nur stütz halt dort, jedem ist es klar und man weiß die Botschaft. Der Unterschied steht zur Debatte zwischen Marx, Gorbatschow und Honecker auf der einen Seite, dann der vierte Unterschied, den es nicht mehr geben soll, der zwischen Marx und deutschen Professoren. Es macht sich Skepsis drüber breit, laut einem Bremer Professor namens Hickel, also ein Marxist, der auch so Gegengutachten, wenn immer die nationalen Tarifrunden anstellen und die das Wirtschaftsgutachten von den fünf Weisen, bei denen er halt nicht zugelassen ist, weil er ein wenig abartig ist, da macht er immer Gegengutachten für die Gewerkschaft und sonst was. Es macht sich Skepsis breit bei ihm und unter seinesgleichen, sagt er, ob sich das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation gemessen an den Irrtümern, die Marx prognostizierte, in Klammern, relative Überbevölkerung, industrielle Reservearmee überhaupt anwendbar ist. Jetzt angenommen, bei Marx stünde eine Prognose. Und die würde heißen, im Jahre 1989 gibt es in kapitalistischen Ländern eine industrielle Reservearmee. Wäre dann jetzt diese Prognose eingetreten oder nicht? Ja, dann muss man den Stingel in Nürnberg fragen, oder wie heißt sein Nachfolger? Und dann würde man merken, es gibt sie. Der Mann macht sich offenbar nicht leicht. Zuerst verhandelt er ein Gesetz, nämlich die Erzeugung einer relativen Überbevölkerung, industrielle Reservearmee. Verwandelt er in eine Prognose, und dann sagt er, fragend, ob solche Behauptungen von Marx anwendbar seien. Er fragt sich noch nicht einmal, ob sie eingetreten ist, die Prognose, obwohl es keine war. Ja dann, wenn man für Marxismus tot solche Kronzeugen hat, dann läuft die Sache gut. Dann ist wieder einmal ein Unterschied weg. Nächster Beweis. Die Marx'sche Werttheorie, kurz gefasst, bemisst den Wert der Waren unter kapitalistischen Bedingungen allein nach der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, die für ihre Produktion aufgewendet wurde. Der Wert der Waren muss in Preisen ausgedrückt werden, damit sie auf den Märkten verkauft werden können. Im Konkurrenzkampf der Verkäufer und Käufer sinken oder steigen die Preise. Gleichgewicht herrscht, wenn die Preise mit den Werten übereinstimmen. Der Wert einer Ware ist das Gravitationszentrum, um das sich die abweichenden Preise jeweils bewegen. Das sind übrigens zwei ganz gegensätzliche Aussagen, die vorher Gleichgewicht herrscht, wenn, und das Gravitationszentrum. Die Werttheorie, sagt heute der Bremer Wirtschaftsforscher Professor Jörg Hufschmidt, auch einer von den jungen Marxisten der Nation, ist nicht haltbar, weil sie einzig um die menschliche Produktionsarbeit kreist, wo Kapitalisten ausbeuterische Beziehungen zu Arbeitern unterhalten, indem sie ihnen einen Teil des Arbeitslohnes, den Mehrwert, vorenthalten, blendet die Werttheorie, Hufschmidt zufolge, systematisch die Hälfte der menschlichen Arbeit aus. Zum Beispiel unbezahlte Hausfrauentätigkeit oder ehrenamtliches Engagement. Was sagt da einer? Der Anlass ist klar. Der Anlass ist die schon längst von anderen betriebene Kampagne Toter Kommunismus. Und jetzt kommen linke Professoren dahin und sagen, ja stimmt ja, es hat ja schon immer nichts getaucht. Aber was sie da erzählen, das ist interessant. Das Subjekt des ganzen vorgelesenen Absatzes heißt, um es zu wiederholen, die Marx'sche Werttheorie. Also die blendet die Hausfrauenarbeit aus. Von Marx kennt X ein bisschen anders. Der hat gemeint, im Kapitalismus wäre das so. Und es würde ihm noch nicht einmal übermäßig gut gefallen. Jetzt kommt da einer und sagt, das, was Marx dem Kapitalismus nachsagt, wie er mit den Weibern als Produktionsgehilfe des Mannes, solche Zitate gibt es bei ihm, umspringt, das, was Marx dem Kapitalismus vorwirft, wird jetzt zum Vorwurf gegen Marx, er hätte die Weiberarbeit nicht in sein ökonomisches Modell mit einbezogen. Und vor allen Dingen das mit dem ehrenamtlichen Engagement. Das ist ein Gegenstand, der kommt bei Marx kaum vor. Warum eigentlich diese ganze Anstrengung? Warum diese Selbstbezichtigung? Wir haben eine Lehre angehangen, die hinten und vorn nicht auf die moderne Welt heute passt. Warum dieses sich anbiedern, mit Hilfe eines verkehrt gelesenen Marx, an die modernen aufgewühlte Frauenfrage, obwohl die bei Marx längst geklärt ist? Ja, der Beweis ist klar. Taucht nichts. Geht nicht. Passt nicht. Ja, wohin passt denn nicht? Hat Marx jemals behauptet, er würde passen auf die Welt? Hat Marx jemand gegenüber behauptet? Und meine Theorie, das ist überhaupt ein Mittel, die Welt zu verstehen. Hat er nicht immer behauptet, wenn man sich erstmal klar macht, wie dieser scheiß Kapitalismus funktioniert, dann kann man nicht umhin, ihn zu bekämpfen. Ein bisschen sowas muss ja jeder sogar im Sozialkundeunterricht mitgekriegt haben. Fresk kommt noch dicker. Ich kann es auch theoretisch ausdrücken, wenn jemand enttäuscht sein sollte. Dass die Weiber kein Geld für die Hausfrauenarbeit bekommen, kommt daher, dass die marxistische Werttheorie hinhaut. Die produzieren nämlich keine Ware, die mit Wert zu verscherbeln ist. Kommt das Nächste. Ob die Annahme, darüber macht sich auch noch Skepsis breit, eines tendenziellen Falls der Profitrate nicht seit jeher einer Wunschvorstellung im Interesse einer entsprechenden politischen Strategie war. Profitrate hier diskutiert als, bei Marx soll stehen, weil die immer fällt oder weil es diese Tendenz immer gibt. Dann geht der Kapitalismus ein. Auch wenn man sonst nichts weiß, kann man sich ganz schnell informieren darüber, dass der Marx wegen seiner wie immer gearteten Einwände gegen den Kapitalismus nicht Weltanschauung in dem Sinn betrieben hat, dass er gesagt hat, na schauen wir es uns mal an, bis das Scheißding zugrunde geht, weil es nicht funktioniert. Das ist die Anspielung auf das erste Kapitel heute, eines funktioniert, das andere nicht. Sondern er hat den Schluss gezogen, dann sollen sich die Arbeiter organisieren und ein Revolutionchen veranstalten. Dass eine Tendenz, die im System des Kapitalismus waltet, seinen Untergang herbeiführt, ist eine absurde Behauptung, wenn sie Marx zugeschoben wird. Es wird aber immerhin über solche Sachen klar, dass die geständigen Kronzeugen, seien es Gorbatschow oder Honecker oder die linken Professoren, die Ex-Marxisten in theoretischer Hinsicht, dass die passenden Objekte des Jubelgeschreis von toten Kommunisten sind. Die geständigen Kronzeugen verdienen eben, das ist der Unterschied, der da verschwindet, keine Prüfung ihrer Aussage mehr. Noch das schändlichste Gericht, auch hier in Deutschland, prüft auch noch das Geständnis. Weil des Öfteren es vorkommen soll, dass Verrückte sagen, sie bekennen sich schuldig und dann waren sie es hinterher gar nicht. Weil sie geständig sind, reicht das. Und sei es noch so blöd, was sie aussagen. Und sei es noch so unglaubwürdig, weil es ja gleichzeitig als Aussage über ihre eigene Verfehlung, wie über die von Marx und anderen Kommunisten daherkommt. Weil sie geständig sind, taucht es auch eben fürs Urteil. Ihr Selbstbewusstsein als linke Professoren, die gestern, so geben sie zu Protokoll, gemeint haben, der Kapitalismus hat nichts Besseres zu tun, als unterzugehen, weil er eine Zeitbombe namens tendenzieller Fall der Profitrate in sich eingebaut hätte. Dieselben Leute bezichtigen sich und damit Marx und jeden Kommunisten desselben Fehlers und meinen, dieser Fehler wäre inzwischen praktisch widerlegt, weil Kapitalismus lebt. Es ist ein wundersames Vergnügen, das da um sich greift. Die Merken im Ostblock ist Aufgabe angesagt. Ja, sie möchten ein wenig mehr Marktwirtschaft. Ach, was die alles drüben wollen, das kann ich heute wirklich nicht erledigen. Im Ostblock ist Selbstkritik angesagt, unser System hat vergeicht, wir müssen es erneuern. Wir müssen es mit Hilfe des Westens erneuern. Wir müssen es mit Hilfe von Anleihen beim Westen selbst erneuern. Wir müssen uns auch teilweise dem Westen in Rat und Tat überantworten, um zu erneuern. Alles kommt vor, alle Varianten rauchen runter. Die haben aufgegeben, eben in solchen Varianten. Und jetzt kommen da Intellektuelle her, kommen Schreiber vom Spiegel her, von der Bildzeitung, von Gott und der Welt und behaupten, naja, das Resultat der Geschichte ist eingetreten. Es ist ein Resultat, für das wir waren, immer schon gewesen sind. Und wir sind stolz darauf, eine Position zu beziehen, die dem Lauf der Geschichte, dem Lauf der Dinge entspricht. Edge, Edge, Edge. Gegenüber all denen, die gesagt haben, sie waren Marxisten früher, jetzt sind sie es nicht mehr, sie können es nicht mehr halten. Und die gemeint haben, sie wären deswegen Marxisten gewesen, weil die Doktrin des Kommunismus oder wie das immer man nennt, das Lehrgebäude oder die Auffassungen einfach von Kommunisten, weil sie mal behauptet haben, die würden mindestens, wenn nicht viel besser, dem Lauf der Dinge entsprechen. Jetzt ist es raus. Wessen Auffassungen, wessen Parteilichkeit für das eine oder andere System entspricht eigentlich dem Lauf der Welt? Damit habe ich den Grund gesagt. Nämlich, der liegt in dieser Einstellung, in dieser Fragestellung, weswegen die vier angegebenen Differenzen, also die zwischen Zerstörung und Widerlegung, Erfolg und Recht, Marx und Gorbatschow, Marx und deutschen Spinnern, warum die getilgt werden. Man tut so, als wäre der Streit zwischen Kapitalismus und Kommunismus, welchem auch immer, die Eigenart, das weiß warum und so weiter, spielt ja auf keiner Seite, beim Kapitalismus und beim Kommunismus, keine Rolle. Ist das hin und her, die Differenz, der Gegensatz in der Streitfrage bestanden haben soll, wem gibt der Lauf der Geschichte recht? Als ob wenigstens nicht das auch aus dem Sozialkundericht bekannt wäre, dass Kommunisten sowas Ähnliches erfunden haben wie gegen den Strom schwimmen, den Lauf der Geschichte nicht ertragen zu wollen, sondern ihn zu ändern zu ihren Gunsten. Als ob das nicht klar wäre, jedermann, wird hier gesagt, ja, meine Theorie, meine theoretische Position ist der Notwendigkeit auf die Schliche gekommen. Mein schlichtes Dafürsein für den Kapitalismus, mein bedingtes Dagegensein von gestern gegen den Kapitalismus, all das muss ich heute unter dem Licht der eingetretenen Ereignisse betrachten und muss sagen, mein schlichtes Dafürsein führt mich jetzt, sagen die einen, in der Pose des Wissens dazu, es ist klar, Kapitalismus geht in Ordnung, hält sich, Kommunismus ist tot, geht kaputt. Dies zum Ersten. Ich wiederhole es nochmal, wenn jemand da ist, dem das nicht einleuchtet, dem es zu wenig konkret ist, übrigens ein Wort, das sofort verboten wird, wenn wir je an die Macht kommen. Dieses Wort konkret, das muss aus dem deutschen Wortschatz gestrichen werden. Und wenn es durch eine Gewaltaktion im Wörterbuch ist. Wer sowas meint, ich sage den Grund vielleicht, wer es nicht versteht von der Anspielung. Drüben, Krenz und die ganze Schabowski und Wupski-Mannschaft, jeder will konkret werden. Das neue Forum will konkret werden. Unser Kanzler Kohl will konkrete Maßnahmen ein. Alle wollen sie konkret werden. Aber bis man mal raus hat, was sie alle meinen und wollen, da dauert es lang. Aber konkret wollen sie sein. Wenn es nicht passt und so. In dieser, ja, getrennt von weiteren Stoff der heutigen Veranstaltung. Es soll ja auch noch darum gehen zu sagen, es gibt die Gründe für den Kommunismus. Auch wenn es ihn auf beiden Strecken nicht mehr gibt. Das wäre ja eine Tatsachenfeststellung, gegen die wir wirklich, eingangs erwähnt, nichts haben. Wer da meint, da wäre irgendetwas zu kurz gekommen, er soll es sagen. Wenn einer meint, es wäre Demagogie, soll er es sagen, aber auch bitte schön, warum dazu. Das ist das Erste. Ich möchte als zweites Kapitel der ganzen Sache einen Zweifel ganz anderer, ich sage mal unwissenschaftlicher, unlogischer Art auch zur Sprache bringen. Der betrifft den Charakter des großen Getöns. Die Übersetzung eines banalen Vorkommnisses, die drüben ändern sich, geben nach, hören auf, so weiter zu wirtschaften, wie sie es bisher getan haben. Die Übersetzung von solchen Ereignissen in eine Erkenntnis. Man wiederholt das Ereignis und sagt, es ist die Erkenntnis, gut. Aber hier leben. Also dieser Jubelton bei dem ganzen Zeug, auch was Fades an sich hat. Man möchte doch schon, wenn gejubelt wird, wenigstens einen Nutznießer der Sache entdecken können. Man möchte doch wenigstens feststellen können, naja, wenn es eine reine Freude ist, dass der Kommunismus, also der östliche Machart, staatlicher Art und so weiter drüben, dass der den Bach runtergeht. Das bringt was für, naja, wenigstens irgendwie. Das Erste, was man wirklich heraushört aus der großen Botschaft, das ist, dass der Kapitalismus als System gut darstellt. Er hat ja den Beweis seiner Lebensfähigkeit, seines Funktionierens erbracht. Kompliment, Kompliment. Sonst noch mehr vielleicht. Diese Retourkutsche gegen die Bedingungs- und Erfolgsdenker in der Geschichte der Arbeiterbewegung, des wissenschaftlichen Marxismus an den Unis und so weiter. Diese Retourkutsche, die Geschichte hat nicht euch, sondern uns Recht gegeben. Die ändert ja im Grunde an nichts was. Sie ist ersichtlich höchstens denen von Nutzen, deren Interessen in dem funktionierenden Kapitalismus bedient werden, garantiert sind. Ja gut, da müsste man aber über den Kapitalismus reden. Da müsste man sagen, naja, was gibt's denn da? Wer hat denn was davon, dass der Kapitalismus im Unterschied zum anderen nicht scheitert, sondern lebt? Da müsste man glatt über den Kapitalismus, wissenschaftlich oder unwissenschaftlich, locker oder streng, reden und nachdenken. Gut, es mag Leute geben, eine Andeutung von solchen Nachdenken, die aufgrund ihrer sozialen Stellung, aufgrund ihres Besitzes, vielleicht aufgrund ihres Berufs, in der Berufshierarchie, vielleicht auch aufgrund einer glücklichen Ehe, was weiß ich, was alles gibt, in der Lage sind, nicht gleich sich lächerlich zu machen, wenn sie behaupten, ihnen ging's gut. Und das hätten sie diesem System zu verdanken, mit Marktfreiheit und so weiter. Ja gut, dann gibt's die eben. Aber es gibt ja viele, von denen hört man Tag aus, Tag ein immer das Gegenteil. Als jemand, der schon lange agitiert in der Welt, kann ich sagen, dass immer wieder und bis auf den heutigen Tag Leute, die mir in 2, 3 Punkten, manchmal in viel mehr, Recht gegeben haben, ja, das wäre mindestens eine Schweinerei, das wäre eine notwendige Schweinerei, die gehört eigentlich unterbunden, und so weiter. Kenne ich sau viele Leute, die immer den Schritt zum Unterbinden, den Schritt zum Streit aufnehmen, kämpfen oder wie man das auch immer großspurig nennen mag, mit dem Argument ausgewichen sind. Ach komm, Recht hast du ja, aber da kann man doch nichts gern machen. Schlicht und einfach, sie haben auf ihre eigene Ohnmacht verwiesen. Es ist ein gängiges Argument. In Stuben aller Stände von jedweder Bildung, große mit Unistudium, bloß mit Abitur, mittlere Reife und überhaupt bloß mit Volksschule und ein bisschen Körbe gemacht, in die Fabrik gegangen, 20 Jahre und so weiter. In allen Ständen gleichermaßen mit der Aufforderung konfrontiert, aus einer eingesehenen Kritik einmal Konsequenzen zu ziehen und sich aufzumanteln, pflegen 90% dieses Volkes hier bei uns, und hier herrscht Kapitalismus ungefähr, oder auch sogenannter, das ist mir dann auch schon wurscht, zu sagen, sie könnten nichts machen, sie wären ohnmächtig, und sie nehmen das nicht als Urteil über die Lage in dieser Gesellschaft. Ja, sind sie denn jetzt mächtiger, wenn der Kommunismus tot ist und der Kapitalismus lebt? Was ist denn eigentlich, führt alle die, die an der einen oder anderen Front unter dem Kapitalismus leiden, unter den Gesetzen des Geldes, des Marktes, des Wohnungsmarktes, genauso wie des Arbeitsmarktes. Was ist denn eigentlich für die drin bei der Jubelbotschaft? Was kommt denn rüber? Außer eben, dass sich welche über die Lebendigkeit des Kapitalismus freuen. Sag's nochmal, wie es Wissenschaftler sagen. Wahrscheinlich ist das wieder im Spiegel. Man erkennt dass die Realitäten im Kapitalismus nicht schön, aber vital sind. So reden heute deutsche Professoren. Was ist denn an solchen Botschaften das Interessante, das Nützliche vielleicht sogar noch, abgesehen davon, dass es hirnrissig ist? Meine Behauptung ist, es kommt nichts rum und Sie haben dieselbe Plage. Im Beruf oder Haushalt, im Studium oder sonst wie, Sie müssen genau dieselben dummen Sachen machen. Sie haben die Geschichte mit Ihrer Gesundheit, mit der Gesundheitsschädlichkeit des Berufes, der sogenannten Umwelt und so fort. Sie haben all das, was die ganzen Jahre Sie schon belästigt, bedrückt, geärgert hat. Die Botschaft ist für Sie kein Anlass zum Aufatmen. Es ist aber etwas für Sie drin. Das will ich nicht bestreiten und das merke ich auch, wenn ich die bundesdeutsche Öffentlichkeit, die für den kleinen Mann gemacht ist, und seine Mitwirkung an dieser Öffentlichkeit, auch von gelegentlichen Kontakten mit den Leuten, von daher merke ich, es ist etwas für Sie drin, bei dieser Botschaft. Sie können ja immerhin sich der Auffassung anschließen, die da vorgejubelt wird. Sie können sich ja auch trotz allem den Kapitalismus so zurechtlegen, dass Sie gut mit ihm fahren. Zumindest relativ gut. Und das tun viele Leute. Und auch da braucht es kein Urteil über den Kapitalismus. Den Inhalt seiner Gesetze, sein Funktionieren, dass das so hochgelobt wird für sich, ganz abstrakt. Er bewährt sich eben. Sie können sich immerhin zurechtlegen, dass es Ihnen relativ gut geht, nach der Seite hin, dass der Kapitalismus auch etwas, das eine und das andere, einiges gewährt. Nehmen wir das Aktuellste an dieser Front. Ja klar, verglichen mit einem Zoni, seinem Trabi, ist mein Golfi, zack, fertig. Verglichen mit den Einkaufsmöglichkeiten an der Bettwäschefront in einer Kaufhalle in Dresden, ist die Bettwäschefront im Kaufhofi, fertig. Klar, das kann man tun. Ich will aber darauf aufmerksam machen, was man da tut. Man lobt genau genommen erst einmal nicht den Kapitalismus, sondern man sagt, hier gibt es etwas, was es woanders nicht gibt. Aus. Ein Urteil über den Kapitalismus und oder über drüben ist das erstmal gar nicht. Das ist ein Vergleich nach Maßgabe des Gesichtspunktes. Was steht hier? Eventuell oder wirklich eingebildet oder tatsächlich aufgrund der Kraft meines Geldbeutels mir zur Verfügung, was anderswo gar nicht erst in die Verfügungsgewalt weder ideell noch reell des gewöhnlichen Menschen gelangt. Dieser Vergleich ist das Wichtige. Man würdigt also einen schlicht erkennbaren Unterschied als eine auf sich selbst, auf eine selbstberechnete Leistung des Systems. Da ist das Sortiment am Zeitungskiosk. Da ist das Sortiment des Personals in den politischen Parteien. Da ist das Sortiment beim Autohändler. Die Autobahn, das Sportgeschehen. Ach, was weiß ich. Alles. Ein einziges Angebot. Es steht zur Verfügung. Es ist vorhanden. Es gibt es. Wir würden es doch tatsächlich genauso wie ein Toni glatt missen, wenn es nicht da wäre. Die Feststellung, die da abgegeben wird, ist unwiderleglich. Und es braucht auch keiner zu meinen, dass dagegen etwas gesagt wird. Wenn diese Feststellung aber als Kompliment und Beitrag zu Kapitalismus lebt, Kommunismus tot Kampagne daherkommt, dann ist es eben auch mehr als eine Feststellung. Dann ist es mit aller Relativierung, die geht immer so, Ja, bei uns gibt es viel, aber ist auch nicht alles rosig. Ist es bei aller Relativierung, das von unten vorgebrachte Kompliment an das System hier? Es gibt viele solcher Leute, die meisten machen es so. Und nur weil sie es so machen, weil sie dieses Kompliment aus einer Feststellung ableiten, sind sie in der zweiten Hälfte ihres Verfahrens im Umgang der Beurteilung der Systeme, insbesondere des eigenen, des Fremden sowieso, dann sehr kritische Menschen. Das Leben wird beurteilt unter dem Gesichtspunkt der Preisform. Preisform ist was Einfaches im Ökonomischen. Es gibt ein Gut und das Preisschild hängt dran. Das Gut ist erwerbbar, der Preis muss entrichtet werden, dann kann man es essen. Darüber hat Marx viel gesagt, haben bürgerliche Ökonomen viel gesagt, richtig oder falsch ist immer zu prüfen. Was ich jetzt meine ist, das ganze Leben, all das, was man sieht, hat, nicht bekommt, vielleicht bekommt, erlebt, erfährt, nicht erfährt, was einem versagt bleibt. All das, nach dem Hin und Her, nach dem Modell, würde ich mal sagen, der Preisform zu betrachten. Ja, es ist wahr, es gibt alles, aber nicht immer und nicht immer für mich und jeden. Ja, gibt's denn dann alles? Ja, wieder von vorn. Geben tut schon alles, aber haben tut man es nicht immer gleich. Dagegen drüben, tja, da gibt's ja erst einmal gar nicht alles. Dafür haben sie aber manches, was es gar nicht gibt. Nämlich als Recht, als Rechtstitel des Staates. Billige Wohnung oder so quasi umsonstige Wohnung. Immerzu das Leben, nicht nur die ökonomischen Dinge, sondern alles andere auch noch unter dem Gesichtspunkt der Preisform betrachtet. Das ist Urlaub ist schön, aber warm ist es auch. Nicht schöner wie auf Spanien fahren, aber ist es weit. Im August verreisen das Schönste, Stauböse. Diese billige Denkform, auf die möchte ich hier mal anspielen. Ich sage, es gibt nur diese Denkform, das ist meine Behauptung. Wie sich ein sonst vom Nutzen der Überlegenheit des Kapitalismus über den Kommunismus, der jetzt eingetreten sein soll, betörter Mensch, mit diesem Bombardement, jetzt ist es heraus, wer das überlegene System ist, wie der sich dem Bombardement und dem Jubel anschließen kann. Er muss die Denkart der Preisform wählen und dann schafft es. Die Kritik fällt ja ziemlich zahm aus, ziemlich matt. Sie soll ja den Genuss des vermeintlichen Angebots gar nicht erschlagen. Sie soll es ja bloß ein wenig relativieren. Bedingungen und Pflichten, na klar, ich gebe es zu, es gibt zwar alles, aber Bedingungen, um das zu kriegen, Pflichten, die man erfüllen muss, um hier halbwegs gescheit zu leben, gibt es tatsächlich auch noch. Und über manche Dinge kann man sich glatt richtig ärgern. Ungerechtigkeiten, zuhauf, ich kenne Leute, die Politiker, lauter Lumpen, die lösen die Probleme auch nicht. Ja, das ist alles erlaubt. Und es ist sogar geboten für jemanden, der in der ersten Hälfte seines Denkens sagt, Respekt, es ist was vorhanden an Reichtum und sonst was. Ich lese mal für Intellektuelle aus dem Spiegel vor. Nur wenn die DDR den Plan abschwört und den Markt zulässt, wird sie ohne dauerhafte und zunehmende Verschuldung wirtschaften, wird sie genügend Dienste und Güter bereitstellen. So, man merkt, es ist wieder so Ostartikel. Das Thema ist Kommunismus kaputt, Kapitalismus in Ordnung. Nur wenn die DDR den Plan abschwört und den Markt, also das Rezept ist da. Und jetzt kommt folgender Gedanke. Diese Erkenntnis zu akzeptieren, fällt besonders jenen in Ost und West schwer, die soziale Ungerechtigkeiten, Konkurrenzdenken und dritte Weltausbeutung als dunkle Kehrseite des gewinnorientierten Wirtschaftssystems erkannt haben. So wird es für Intellektuelle aufbereitet, was ich hier für jedermann versuche auszudrücken. Ja, Der Kapitalismus ist ja in Ordnung, bloß seine zweite Seite, die gibt's auch noch. Kommunisten, wie wir, haben ewig das Problem, uns mit dem Versuch abzustrampeln, irgendjemand Fremden darzulegen, ob die zweite Seite nicht einen Schluss auf den Charakter des Kapitalismus zulässt. Ob sie vielleicht nicht in der einen oder anderen Frage sogar den harten Schluss zulässt, dass die erste Seite gar nicht die Gemeinde ist in diesem System. Dass der Zweck gar nicht darin besteht, dass es alles gibt, sondern dass das alles, was es gibt, zu etwas anderem taucht. Weil sonst könnte man ja sagen, nur da gibt's alles, jeder nimmt sich's, hat's und saus und braus. Unser Versuch, unsere Adressaten, die mal mit uns diskutieren in der Uni oder sonst wo vor der Fabrik, darauf aufmerksam zu machen, dass die Beschränkungen, die ja auch sie spüren, erfahren und beklagen, viel mehr Einsicht in die Sache, worum es hier geht, zulassen, als die ewige Feststellung, Respekt, neulich habe ich ein neues Motorrad gesehen, das war ein Ding. Dieser Versuch schlägt ewig fehl, weil er sich genau an der Zwei-Seiten-Theorie des Mannes oder der Frau beißt, reibt. Insofern bin ich für die endgültige Abschaffung der Zwei-Seiten-Theorie. Ich möchte nochmal daran erinnern, was passiert, wenn einer wenigstens so viel Ärger über die vielen, vielen, vielen zweiten Seiten, über die Bedingungen und Pflichten aufgestaut hat, dass er sich auch einmal in ein Gespräch, in eine Erörterung einlässt, was da zu tun sei. Seine erste Antwort heißt, aber da kann man nichts machen. Er erklärt also den Kapitalismus, ohne dass er es je so gemeint haben will, zu einem System, in dem solche Arschlöcher wie er sowieso nichts zu melden haben. Und das soll sich jeder mal hinter die Ohren schreiben hier. Und soll entweder dieses blöde Argument lassen, oder es nicht mehr glauben, oder sich einen anderen Reim auf die Dinge machen. Und in einem zweiten Schritt zu einem interessierten Vergleich schreitet, der vorher schon vorgekommen war, hier bei uns. Das ist der Vergleich der internationalen Lebensbedingungen überhaupt. Ja, jetzt aktuell mit den Zonis. Verglichen mit denen kann ich nicht klagen. Ja, kannst du sonst klagen? Aber immer. Ja, aber ich suche mal einfach den Maßstab, der meine Klage erstickt. Das waren früher die Neger. Leute in fernen Ländern, denen es dreckig gegangen ist. Ja, da wird jede Lebenslage, wenn man den passenden Vergleichsmaßstab nur findet, zu einer reinen Freude. Aus den beklagten Beschränkungen, so möchten wir manchmal nachweisen, geht hervor, dass die erste Seite, dass man mit dem, was es alles gibt, was der Kapitalismus an Reichtum und Glitzerzeug hervorbringt, dass mit der ersten Seite vielleicht etwas gar nicht stimmt, dass es nämlich die Seite der Bedienung des Angebots wäre, an das Individuum, an den freien Bürger. Aus dem geht auch hervor, aus der Seite der Beschränkung, also Seite ist immer das Zitat vom öffentlichen Bewusstsein, das so gut von Spiegel und Bildzeitung angeheizt wird. Aus der zweiten Seite geht hervor, dass vielleicht eine Benutzung des freien Bürgers in seinem Stand, an seiner Stelle, viel mehr ins Programm des Kapitalismus passt, als seine Bedienung, die dann etwas relativiert wird, weil sie immerzu schlechte Umstände und Beschränkungen noch als andere Seite hat. Wir möchten immer sagen, Mensch, schaut euch doch an, um euch geht's doch gar nicht. Ihr könnt schon, quasi als Abfall der wirklich existenten Zwecke dieser Gesellschaft, den einen oder anderen Golf fahren. Aber dann fahrt ihr mit ihm hauptsächlich zur Arbeit. Und ihr habt ihn, damit ihr rechtzeitig dorthin kommt. Und nicht, weil ihr euch für das vergleichsweise beste System auf der ganzen Welt entschieden habt. Ihr wart da viel zu ohnmächtig dazu von Kindesbeinen an. Wir möchten also vermeiden, dass die Leute das System falsch loben. Wir möchten vermeiden, dass sie einsteigen mit diesem primitiven Preisformdenken. Einsteigen in die Komplimente an das lebensfähige System des Westens. Für alle anderen, diese Marxisten als Professoren, für die drüben, für die Kapitulanten, für die unehrlichen Selbstkritiker in der SED oder in der KPDSU, die sind ja, kann ich halt heute nicht aufhören, für die gilt eigentlich ein wenig dasselbe. Wenn der Kapitalismus ein System wäre, das nicht halten täte, weil es innerlich vor lauter Widersprüche knirschen und täte und die Widersprüche wären zersetzen, sodass der Kapitalismus das kriegt, was er verdient, er geht zugrunde, dann hätte es weder zu Marx-Zeiten noch zu unseren Zeiten heute je Kommunisten gebraucht. Da hätten wir schauen müssen, dass man ein paar Bonbon-Zigaretten und andere Genussmittel anhäuft, sich in seinen Sessel gelehnt und zugeschaut, wie dieser Kapitalismus langsam den Bach runtergeht. Genau diese Argumente werden heute von Jung und Alt in den Wind geschlagen. Alle führen sich so auf, wie wenn sie Gegner des Kapitalismus und Befürworter des Kommunismus gewesen wären, für den das Mitmachertum bei Studenten und Arbeitern, Lehrern und Lehrlingen und so weiter ist. Wissenschaftlich ausgedrückt ist dasselbe. Ja, die die Welt anschauen, um zu sehen, wer Recht behält, in dem Sinn, dass er Erfolg hat, um dann zu sagen, na dann schlage ich mich auf die Seite derer, der soll auch, jetzt von uns aus gesprochen, die Schnauze halten, wenn ihm dann in dieser Welt, nach der er sich unbedingt richten will, etwas nicht passt. Wenn er dann mal eine reingewürgt kriegt, wenn dann das Geld nicht langt, wenn ihm die Alte davonläuft, wenn er ausgestellt wird, verliert seinen Arbeitsplatz, wenn er vor Schulden nicht mehr aus und einmal ist, dann soll er die Schnauze halten, wenn er sowieso nur meint, er würde nur ein System, das aber schon mitmachen, das sich als das Erfolgreichere ausgibt. Soweit hier. Der erste Grund für den Kommunismus liegt in dieser Kampagne, die wir jetzt erleben. Also wenn er heute einer Neuling ist, solche Kampagnen hat es schon oft gegeben. Also das Hin und Her bewährt sich als das erfolgreichere Lager, das hat es schon öfters gegeben. Es hat Episoden gegeben in der Geschichte der Arbeiterbewegung, genauso wie in der Geschichte des Ost-West-Gegensatzes, des Ost-West-Konflikts. Da haben zum Beispiel ganze westlichen Meuten, die waren Pro-Westler, haben wegen eines Sputnik, der immer piept, piept, und dann hatte die Internationale runtergespielt vom Himmel, wegen eines Sputniks und der dazugehörigen Raketen mit dieser Zugkraft und so weiter, die haben gemerkt, jetzt können die Russen Raketen auf Amerika überschießen. Die militärische Lage hat sich verändert, das Kräfteverhältnis. Die haben plötzlich von der Überlegenheit derer drüben geredet. Dieselben Leute, die behauptet haben, die sind nicht überlegen, weil sie haben ja gar keine Kondensmilch. Oder keine Libis, Fruit-Cocktails im Kühlschrank, weil sie keinen Kühlschrank auch nicht haben. Dieselben Leute sind aber plötzlich erschrocken und haben eines Tages beschlossen zu sagen, vielleicht ist das östliche System, zumindest in einer ganz wesentlichen Hinsicht, nämlich in der Waffenbeschaffung, doch dem unseren überlegen. Hat alle schon gegeben. Also der Gedanke der Kommunismus-Todkampagne ist kein neuer. Bloß der Anlass ist ein neuer. Drüben findet wirklich Aufgabe von Macht, politisch gesehen, statt und Zerrüttung der ökonomischen Lebensart. Übrigens, um das noch zu erwähnen, wenn wenigstens bei Humanisten westlicher Prägung das Bedürfnis nach einem Nachweis zu spüren wäre, dass durch die Auflösung der kommunistischen Machtgefüge drüben der Mensch, Humanismus heißt Mensch, Menschen, der Mensch drüben jetzt mehr vom Leben hätte, dann könnte man ja wenigstens noch diesen Vorteil des Kommunismus putz einräumen. Und was muss man hören? Einen Scheiß haben sie drüben. Vorher waren die Regale leer, jetzt ist überhaupt nichts mehr drin. Lauter Steigerungen. Sie haben jetzt erst recht nichts zu lachen. Es ist noch viel mehr. Da komme ich aber dann noch drauf. Und wenn wir hingehen und sanieren Ihren Laden, dann ist erst einmal was ganz anderes angesagt, nämlich ganz viele Opfer und raus aus dem Schlendrian. Also hinten und vorn. Für die meisten Zeugen der Kommunismus-Tod-Kampagne. Ja klar, dass der Spiegel seine Auflage erhöht, wenn er solche Artikel schreibt. Dass ihm solche Artikel gefallen, weil er meint, er befinde sich wirklich im Paradies der Presse-, Meinungs- und Geldfreiheit. Das nehme ich ihm ab. Es gibt eine Reihe von Leuten, Posten und Ämtern, ja klar, die müssen sich drüber freuen, weil quasi ihr Interesse endgültig zum Gültigen abgestempelt worden ist. Das Wort war schon gestern gültig, die hätten das auch nicht gebraucht, aber jetzt umso besser. Bei denen versteht man es. Aber dass sich ganze Völker der Feier anschließen, Feier meine ich auch in dem Sinn, wie werden mit den Zonen umgegangen? Was sind denn diese Verbrüderungsszenen in Berlin und anderswo? Lang wird es nicht geben, komme ich aber dann vielleicht noch drauf. Was sind diese Verbrüderungsszenen? Man engagiert sich für eine Leistung, für etwas Erreichtes. Die haben das Zeug aufgemacht da drüben. Jetzt fein, was ist denn fein dran? Wo ist denn der Vorteil? Machen Sie wenigstens ein vernünftiges Gespräch beim Bier, das in den Zonis ausgeben oder auch nicht. Sagen Sie wenigstens, was Ihnen aufgefallen ist. Oder säuften Sie alle Deutschland, Deutschland? Nein, ich meine mehr das Zweite. Und dann muss die Frage nach dem Vorteil schon noch erlaubt sein. Wer hat was davon? Die meisten drüben und üben einfach nichts. Drüben hat der tote Kommunismus, das war die Fußnote, sogar eine neue Qualität des Opfers hervorgebracht, den das Volk bringen muss. Ich will also, bevor ich über Stadt und Land bekannte Argumente für eine Revolution, für das Wiederaufleben des Kommunismus bringen, in aller Kürze, mit ein paar Behauptungen, möchte ich sagen, dass aktuell der größte Grund diese Scheißkampagne Toter Kommunismus, lebendiger Kapitalismus ist. Es ist ein totalitäres Selbstlob. Ohne Gründe, bloß das Funktionieren einer Sache hochleben zu lassen. Das ist dieselbe Logik, mit der man sagt, bis 1942 war der Hitler gut, aber Stalingrad, da habe ich mit ihm abgerechnet. Genau diese Logik ist es. Ich gebe denen, die Macht haben, die das Recht mit ihrer Macht gleichsetzen können, in der Lage sind dazu, weil sie über die Mittel verfügen, denen gebe ich auch noch mein anständiges Mitfühlen. Ich habe dieselben Gefühle, wie die in ihrem Programm der Macht und des staatlichen und wirtschaftlichen Handelns haben. Das totalitäre Selbstlob. Es ist nicht bloß eine rhetorische Selbstbeweihräucherung, die man auch an Individuen ja gar nicht kleiden kann. Hier bei einem Staatswesen, bei Vertretern eines ganzen Systems, darf einmal, soll das was sein. In großem Stil ist die Selbstbeweihräucherung. Es ist die Behauptung, dass jetzt endgültig die sogenannten Schattenseiten nach der Seitendoktrin von vorhin, nach der Preisformdoktrin, die so viele Menschen so gerne in Anwendung bringen, um sich selber in ihrer Ohnmacht zu beschwichtigen. Nach dieser Doktrin ist es mal der Klartext. Die Schattenseiten des Kapitalismus, die sogenannten, berechtigen jetzt nicht mehr zu einem Einwand gegen ihn. Sein Sieg hat diese Berechtigung zunichte gemacht. Sie gehören nämlich dazu. Sie sprechen gar nicht gegen die Notwendigkeit des westlichen Systems. Gegen gar nichts und gegen niemanden sprechen Sie. Was der Kapitalismus leistet, wie er funktioniert, was er anrichtet, warum es in ihm geht, wenn er funktioniert, das unterliegt jetzt strengster Nichtbefassung. Funktionieren als Kompliment ist was Totalitäres. Und wenn der Gedanke zu schwierig ist, der soll mal mein Kampf lesen bei Gelegenheit vorm Einschlafen. Dann wird er das Argument wieder entdecken. Der kann aber auch ein Buch nehmen, wie zum Beispiel das von Lee Iacocca, ein amerikanischer Manager, der von Chrysler. Der schreibt seine Karriere als eben dieses auf, wer funktioniert, wer andere zum Funktionieren bringt, und der verdient. Da ist von was und wie und warum und wer die Opfer sind und was die anrichten, nicht die Rede. Das Funktionieren ist der Fetisch. Umgekehrt, alles, was dem Kapitalismus nicht gerecht wird, nichts nützt, in seiner Grundrechnungsart halt unten durchfällt, keine Anerkennung findet. Wer dem Kapitalismus keine Anerkennung zollt, mit seiner Leistung, mit seinem Beitrag, mit seinem Weiß warum, mit seinen individuellen Einbildungen. Alles, was und wer sich nicht rechnet, das hat die Doktrin von dem lebendigen Kapitalismus und dem toten Kommunismus. Das hat sein Recht verloren. Das ist wert, dass es zugrunde geht. Gültige Interessen gibt es nur eine Sorte. Das ist die, die sich im Kapitalismus und mit ihm bewähren. Gibt es da Zweifel dran, dass das in der Kampagne Kommunismus tot, Kapitalismus das Beste aller Systeme, dass das der erste gewaltige Inhalt ist? Dass noch nie in den letzten 20 Jahren so simpel und so primitiv totalitär argumentiert worden ist. Und der Totalitär denken sich ja immer die Leute ganz andere Sachen aus. Denken ja dann immer, ja, eher an den Ceausescu, einen Menschen, der jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal auf einem Parteitag diese Lächerlichkeit organisiert, dass er eine Rede hält und dann und immer nach jedem dritten Satz macht er so und dann stehen alle auf und machen so. Das halten die Leute für totalitär. Ich halte es für lächerlich. Das sind Akklamationen von Macht, die sofort aufhören, wenn die Mittel dieser Macht absterben, und das ist schon in Sicht. Das ist Kinderei. Wer da schreit, das ist unmenschlich und totalitär. Er soll erstens nicht vergessen, dass da immer zwei dazukommen. Einen, der sich vorn hinstellt und so blöd labert und darauf wartet, dass die unten aufstehen. Und zweitens gehören die unten dazu, die nichts Besseres zu tun haben in ihrem Leben, als immer aufzustehen, wenn der einen Punkt macht oben. Aber mit totalitär hat es überhaupt nichts zu tun, das ist lächerlich. Dann machen wir noch so oft daran erinnern, dass der Hitler auch manchmal gerne das Volk hat vorbeimarschieren lassen. Das war seine Sünde nicht. Es ist ja auch schön, ab und zu, wo wir vorbeizumarschieren, ein Lied zu singen. Es ist ja scheißegal, ob da einer oben steht und macht so oder so, wenn er einem sonst nichts zu melden hat, außer an dem Tag die Staffage für einen Gesang abzugeben, dann mache ich das jeden Tag. Ich will also damit darauf hinweisen, nicht immer so, wie es an der Sozialkundelehre erzählt hat, die Unterdrückung des Individuums sich vorzustellen, die Einbannung des Individuums und seiner Lebensmöglichkeiten in Zwänge, wo es nicht aus kann, also so Orwell-mäßig und so, zu denken. Und die wirklichen Einbindungen, die wirklichen Zwänge, wo tatsächlich Erlaubnisse und Verbote gesetzt werden, in diesem Fall jetzt bei der Kampagne Kommunismus tot, erst einmal ideell, ideologisch, die zu übersehen. Ja klar, jeder Germanistikstudent oder Anglistikstudent liest Orwell 84. Und da müssen die Leute wahrscheinlich immer ihren Chef grüßen. Und die müssen immer Codewörter sagen, da müssen sie immer Diener machen. Ja, was ist denn, wenn die wirkliche Herrschaft, die es gibt auf der Welt, dergleichen Firlefanz gar nicht benötigt und die Leute ganz anders unter ihre Kontrolle hat, und zwar unter einer Kontrolle, durch die sich die Leute wirklich nützlich machen und nicht immer bloß Grüß Gott sagen. An sowas wollte ich noch erinnern. Die erste Behauptung heißt, wer bis jetzt noch nicht sich mit Kapitalismus, mit den Schäbigkeiten der freien Öffentlichkeit, des Meinungspluralismus und so weiter befasst hat. Wer aber jetzt plötzlich entdeckt, Mensch, was haben denn die alle? Warum ist es da Siegesgeschrei? Dann könnte er mit meinen paar gedanklichen Vorschlägen vielleicht was anfangen. Es ist eine totalitäre Kampagne. Wenn der Kapitalismus sein historisches Recht über den Kommunismus jetzt erwiesen haben soll, in diesen Momenten der Geschichte, und jetzt ist es bewiesen, und die drüben haben bloß noch den Wahl zwischen kleineren und größeren Übeln des Nachgebens, des sich Unterordnens, des sich kolonisieren lassen, des auf Marktvertrauen und so weiter, wie die Floskeln alle heißen. Wenn das die Botschaft ist, ohne Besichtigung des, was machen die drüben verkehrt, was läuft hier anders und so fort, dann ist sie totalitär. Dann ist es die Aussage, ab sofort ist alles wert, dass es zugrunde geht, was im Kapitalismus und für ihn nicht brauchbar ist und nicht die Bereitschaft dazu zeigt. Wir werden noch was davon spüren, dass das eine Fortsetzung ist. Gut, dann komme ich in aller Kürze zu ein paar Ausführungen, die sich ein bisschen an Marx orientieren, die den Dogmen unserer Organisation seit anderthalb Jahrzehnten entsprechen. Zu einigen Ausführungen, was sind denn eigentlich kommunistisch gesehen, aus der Sicht, aus der Warte von so Typen, die immer noch nicht vom Kommunismus lassen wollen, bloß weil er drüben besiegt ist. Was gibt es denn da noch für Argumente? Erstes Dogma heißt, sie müssen in dem jetzt so hochgelobten Funktionieren des Kapitalismus beschlossen sein. Sie muss es dort geben. Die Geschichte mit dem totalitären Selbstlob kann man nämlich auch so auffassen, dass man sagt, hier, wenn das die Frucht der vielgelobten Freiheit ist, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Diskussionsfreiheit und so weiter, dass jetzt der Spiegel sich in keinem Jota mehr von der Bildzeitung unterscheidet, da muss ich mich schon mal über die Freiheit informieren. Aber nicht, dass ich in die Staatsbibliothek renne und schaue in der Freiheit nach. Da kommt Freiheit des Willens, der Katzen, der Natur, des Gottes, des göttlichen Willens und was weiß ich, was da für Freiheiten gibt im Lexikon. Die Freiheit, die hier gebraucht wird, was ist es denn? Worin besteht sie denn? Freiheit und Recht bricht sich Bahn, sagen die ja immerhin mit ihrem Sieg des Kapitalismus. Ja, es ist schon irre. Was bisher nur Kommunisten gesagt haben, wird jetzt von Verfechtern des westlichen Systems und seiner politischen Organisation namens Demokratie und so weiter, Brülleis angeboten, als das wäre die Leistung des Systems. Das Dürfen definiert sich nach der Nützlichkeit. Solche Äußerungen oder Äußerungen diesen Gehalt höre ich seit ein, zwei Wochen laufend. Das Dürfen ist doch eigentlich der Inhalt der Freiheit. Freiheit ist, neulich war ich in einer Diskussion beim Bayerischen Rundfunk, Freiheit. Einem Kind aus der Zone vorgehalten, wie ist denn mit der Freiheit, ist Freiheit, das Kind weiß halt nichts. Es weiß nur, Freiheit, das ist der Unterschied, gestern haben wir nicht fahren dürfen, jetzt dürfen wir fahren. Sonst nach Freiheitsdefinition auf Lager, die Runde, alle da. Der Inhalt der Freiheit ist dürfen. Es ist die individuelle Frage nach dem, was darf ich, was ist mir untersagt. Es kommt nie mehr ein anderer Inhalt. Und wer es vermag, ne? Eine andere, überhaupt an anderen schlüssigen Gedanken über, was ist Freiheit auszutreiben, der soll das gefälligst mal aufschreiben. Normalerweise immer, und ich halte es für logisch, für sehr konsequent, immer, das ist das, was einem erlaubt wird. Und da kann ich vergleichen, in Kamerun ist einem manches nicht erlaubt, was einem hier erlaubt ist. Umgekehrt. Es gibt ja auch viel Weiberei in anderen Ländern, die hier nicht so gern gesehen ist. Immer ist es eine Frage des, was darf man? Es ist ein Unterwerfungsverhältnis. Wenn man nach Freiheit folgt, wenn man sich Freiheit als das schönste aller Güter vorlügen lässt oder vorsagen lässt. In den letzten Tagen sind Sachen passiert wie Freiheit der Reise, des Wählens, weil die Wahl ja immer so ein Hauptpunkt sein soll. Und es ist ganz brutal, die Freiheit von westlichen Politikern und Journalisten, von der hohen Warte, vom Status eines Wertes, was wir noch nie leiden konnten und noch nie für korrekt gehalten haben, auf die brutale Wahrheit heruntergeholt worden. Das ist das nützliche Lassen und Regeln. Freiheit ist, dass man das zulässt, was nützt. Dass man die Leute das treiben lässt, was sich gut ausgeht. Das andere muss man nämlich regeln und verbieten. Freiheit, heißt das sozialkundig gesehen, hat ihre Grenzen. Nämlich an den anderen. Immer so ein Schmarrn, an den anderen. Die anderen sind schon bekannt, an denen die Freiheiten in jeder Produktionsweise, in jedem Land ihre Grenze haben. Irgendwer wird es ja sein, es ist dann hier der andere, der Mensch schlechthin. Und so wird es jetzt auch gesagt. So reden die, die Freiheit gönnerhaft gewähren und ihr Ausmaß definieren. Sie reicht genauso weit, wie sie der Effizienz des Kapitalismus dient. Ich kann es mal brutal machen in Bezug auf die Zone. Es gibt Leute, die schreien nach freien Wahlen drüben. Sämtliche vier Parteien des Bundestags zum Beispiel. Jede dieser Parteien knüpft aber an die Durchführung der freien Wahlen hinterher Bedingungen, denen unschwer zu entnehmen ist, dass das Ergebnis dann auch schon stimmen muss. Die SED drüben ist bereit zu freien Wahlen, aber nicht gleich. Sie sagt, es gibt freie Wahlen, aber die wollen auch genau vorbereitet sein. Das neue Forum drüben als Opposition, alle, die Freiheit der Wahl, ja, Freiheit, das soll demnächst hier einreichen. Und alle drei Parteien sind sich gar nicht einig darin, mit welchen Ergebnissen und deswegen auch mit welchen Methoden die Freiheit auch des Wählens drüben geplant vorbereitet werden soll. Es ist die Konstruktion einer neuen Sorte Dürfens und Nichtdürfens drüben in der Zone. Der billigste Gedanke an der Stelle ist der von Philosophen, die sagen, Freiheit aber immer, aber bloß kein Absoluter. Ja, da ist es halt in die Philosophie übersetzt. In der politischen Praxis heißt es immer, Freiheit hat ihre Grenzen an Sachzwängen. Was darf man, was darf man nicht? Und jetzt erinnere ich nochmal an die Kampagne Kommunismus tot, Kapitalismus lebt. Die Definition von den Freiheiten, die demnächst drüben einreisen sollen und wir sie schon haben, heißt, sie haben ihre Grenze an den Sachzwängen. Es gibt Freiheiten, die gehen nicht. Inzwischen gibt es schon Stimmen, die sagen, die Reisefreiheit, so wie sie jetzt eingetreten ist, jeder setzt sich in sein Trabi, fährt fort, Sonn- und Feiertags, Werktags aber auch. Das geht nicht. Das ist nicht die Reisefreiheit, die wir meinen. Graf Lambsdorff, ein deutscher Politiker West, der weiß genau, dass das Hin- und Hergeschiebe von Waren und Geld zwischen der Ostzone und der Westzone so nicht weitergehen kann. Da müssen sich beide Staaten auf die Kontrolle der neu errungenen, aber und durch nichts gestrittenen, aber auf die Kontrolle im Umgang mit der neu errungenen Freiheit werfen, vereinbaren. Das, was wir immer schon gesagt haben, ach Freiheit, es ist doch bei uns bloß die Liste des Dürfens und Nichtdürfens, über die man sich eben nach dem Muster der Preisform auslassen kann, zu der man sich theoretisch stellen kann. Immerhin, ins Kino haben sie mich gelassen, aber beim Theater bin ich rausgeflogen. Immer diese Logik. Mehr ist es doch nicht. Und die hat allemal ihren Nutzen und ihre Grenzen. Und die kommen von woanders her, nicht aus den großen Reden über Freiheit und Zwang und Mensch und Individuum und so Zeug und Herrgott. Die kommen von woanders her, die werden in sehr weltlichen Posten entschieden, nämlich bei Wirtschaft und Staat. Genau das sagen jetzt in diesem großen Freiheitsgedöber zwischen Ost- und Westdeutschland. Alle die, die uns sonst verteufeln, selten ist so materialistisch über den Grad der Freiheit, den man jemandem gewähren soll, geredet worden wie dieser Tage. Insofern lohnt es sich, das mag ich jetzt nicht machen, den Begriff der Freiheit, vielleicht auch noch den Zugehörigen der Gleichheit und so weiter, dort nachzulesen, wo er ursprünglich allein gestanden war. Und zwar als Gegensatz zu denen, die Freiheit immer verherrlichen wollten, nämlich bei den Kommunisten. Wir haben nämlich noch nie von den Dingen was gehalten. Und von Freien waren schon gleich nicht. Man kann es auch sich deutlich machen. An den bekannten, nicht mit der gegenwärtigen Kampagne zusammenhängenden Erfahrungen in Sachen freie Wahlen hier. Man kann auch die Kombination wählen. Ich habe es mal versucht anzudeuten, was in den Zeitungen alles verlautbart wird, in Bezug auf die korrekte Dosisfreiheit, die drüben eingeführt gehört. Die andere Seite ist, was die drüben entdeckt haben, ist ja in Bezug auf Wählen und Umgang mit Politikern, mit Herrschaften, ist ja schon jetzt ein Import aus dem Westen, der, ich nenne es mal, ein Kind des westlichen Wahlkampfs ist. Hält die Geschichte mit, wem schenken wir Vertrauen? Eine Seite bei jeder Wahl in der Welt ist immer, man wählt den, den man für den Besten hält. Oder für das kleinere Übel, je nachdem, wie man es definiert. Das ist die Preisform. Den Besten wobei? Da finden Bürger West wie Bürger Ost sehr locker zu einer Erläuterung, die einen stutzig machen kann. Ich wähle den Mann meines Vertrauens. Ich will eine glaubwürdige Regierung. Mit solchen Pappschildern rennen die drüben in der Ostzone im Moment durch die Gegend. Grenz, wir vertrauen dir nicht, wir glauben dir nicht. Zum anderen sagen sie, ja, das ist der Mann unseres Vertrauens. Halt wie bei uns, vorweggezogene Wahlen. Wie bei uns Leute meinen, sie vertrauen dem von der SPD, dem Helmut Kohl oder dem Schönhuber oder wieder einem anderen, mehr als dem anderen. Ja, wobei, eine Nichtbefassung mit dem, was getan wird, wenn regiert wird. Eine Nichtprüfung des Verhältnisses politischer Ansprüche, derer, die sich zur Wahl stellen, zu den eigenen Interessen. Vielmehr die Eröffnung einer Freiheit ganz eigener Art. Wen sehe ich lieber? Wer gefällt mir besser? Wer macht auf mich einen besseren Eindruck? Der ganze Ausdruck Glaubwürdigkeit, der jetzt in der DDR zirkuliert, zeugt davon, dass die Oppositionsbewegung schon jetzt viel zu viel Demokratie und Freiheit gelernt hat. Sie haben gerade in der Phase des Umbruchs jetzt nichts Besseres zu tun, als sich glaubwürdige Herren auszusuchen, vorzustellen, dann auch noch zu wählen. Wie wäre es denn einmal, wenn Sie sich selber, das schöne Volk, das im Aufruhr sein soll, gar keinen mehr wählen und erstmal Rechenschaft darüber ablegen, was Sie wollen, wie Ihren Interessen am besten genützt wird. Und Sie würden einmal das tun, was den Kommunisten immer so hart angerechnet wird. Sich einen Funktionär bestellen, aber nicht durch Wahlen. Wenn es sein muss, auch durch Wahlen. Und sagen, so, das magst du jetzt. Und wenn du das nicht magst, bist du schon wieder weg vom Fenster. Das ist was ganz anderes, wie sich einen Herrn wählen und aus dessen Vertrauenswürdigkeit sich erkundigen. Ein Funktionär des eigenen Interesses, sowas kann man mal machen. Der eigenen Sache. Ja, nur soll er halt sein Kram erledigen. Aber fragen, wer ist hier glaubwürdig im Land, ist das Gegenteil davon. Das als Erinnerung an demokratische Wahlkämpfe, die es ja auch hier wieder kommunal, ländlich und bundesmäßig demnächst gibt. Es gibt ja auch schon Plakate, wo ein BMW-Arbeiter auf einem Plakat bei uns, und das ist Freiheit, das gehört dazu, ein Rad anmontiert an ein Auto. Und, wo steht denn jetzt drauf? Unten steht SPD und oben, wir sind alle Münchner, glaube ich, oder Bayern. Das ist Freiheit. Das ist Vertrauenswerbung. Nochmal zu drüben rübergesprungen. Das sollen alles Erläuterungen zu. Freiheit, Freiheit der Wahl. Wahl von Regierenden sein. Egon Krenz lässt sich gestern Abend um 21 Uhr eine Sondersendung einbestellen im DDR-Fernsehen. Sie heißt Egon Krenz in seiner neuen Wohnung. Gezeigt wird der Mann, der ist glatt umgezogen aus diesem Wandlitzer Prominentenviertel in eine andere Wohnung und siehe da, was macht der? Früh steht er auf und schmiert sich Honig auf die Zimmel. Und steht der Journalistin, die kommt, Rede und Antwort. Das ist die Vertrauenswerbung, die die SED und ihr neuer Mann meinen nötig zu haben. Er steht, er antwortet auch auf Fragen. Übrigens viel besser und viel, also erstens viel härtere Fragen, als hier bei uns je einem Politiker gestellt waren. Hilft aber nicht, die ganze Veranstaltung ist genau die Kopie. Bessere Antworten teils, teils, manche viel schlechter. Das ist das ewige, ja wissen Sie, bei mir ist das so, wissen Sie immer zu. Was hier auch die Politiker mit den Journalisten treiben, wenn sie Vertrauenswerbung machen über die Medien. Er stellt sich vor als ein Mann, dem man ab sofort in der DDR trauen kann. Diese Veranstaltung wäre total überflüssig. Und auch das Betrachten solcher Veranstaltungen, genauso wie unsere Wahlkämpfe hier überflüssig wären, das sagen wir Kommunisten. Wenn die Leute sich an die Prüfung der Politik ihres Ziels machen täten, wenn sie wüssten, wohin einer steuert und was er steuert, wenn er sagt, ich bringe die Nation wieder nach vorn, nachdem es sie mein Vorgänger zurückgebracht hat, Wenn Sie sich danach erkundigen würden, bräuchten Sie nie mehr die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit und so weiter zu stellen. Jetzt ist es so weit gekommen, dass diese schlechteste Tugend, diese dümmlichste Ausnutzung von Freiheiten, die es hier gibt, die schon in die DDR hin importiert worden ist. Kann ich schon darauf schließen, dass es keine Revolution nicht war und auch keine mehr wird. Kein Umsturz im Interesse der Leute, meine ich damit. Zurück zu hier. Freie Wahlen werden gefordert von unserer Regierung. Inmitten dieser Kampagne Kommunismus tot. Jetzt macht sie doch endlich drüben. Kommunismus ist doch tot. Ihr habt doch euer System blamiert. Und wir helfen euch auch. Wir bringen Kapital rüber, Finanzen, Kredite und so fort. Aber da müsst ihr erst freie Wahlen machen. So sagen manche Politiker der Regierungskoalition bei uns. Ja und? Was soll diese Bedingung? Warum diese Bedingung? Ich will jetzt nicht auf das ökonomische und politische Hin und Her zwischen beiden Staaten eingehen. Nur das Muster. Was haben Sie denn davon? Wenn Sie die Bedingungen erfüllen, wählen frei und kriegen von hier Kredite. Braucht bloß die Zeitung aufzuschlagen, was steht drin? Sie wählen nach dem Gusto des Bundeskanzlers und seiner Mannschaft und dann der Umbruch in Polen und in Ungarn zeigt, was auf die DDR zukommen wird. Steigende Preise für bisher billige Güter, Versorgungslücken, Inflation, neureiche Krisengewinner, absterbende Wirtschaftszweige und besonders bitter Arbeitslosigkeit. Das kommt, schreibt der Spiegel, ich kann es nicht alles, wenn die wirtschaftliche Zusammenarbeit nach westlichen Bedingungen, freiheitlichen nämlich, losgeht. Das weiß man und sagt man. Ich will also darauf hinweisen, es gibt im Moment Argumente von Kommunisten, die werden uns von den Freiheit- und Kapitalismus-Fanatikern der jetzigen Kampagne aus dem Mund genommen. Aber mit einer ganz anderen Bedeutung. So muss es sein, sagen die, wo Kommunisten mit fast denselben Argumenten, ein bisschen besser durchgedacht und ausgeführt, immer angetreten sind, und haben das gemeint als, so darf es nicht weitergehen und wir selber sorgen dafür, dass dieser Schund aufhört. Gründe für die Revolution, Gründe für den Kommunismus. In der gebotenen Kürze noch ein paar Hinweise. Der Reichtum. Es gibt, war vorhin eine Aussage in der Preisform-Denkart. Es gibt viel. Es gibt Wolkenkratzer, es gibt Buttersemmeln, es gibt, ja, stimmt, der Kapitalismus steht mit Reichtum voll und produziert täglich neuen. Ja, wer würde das bestreiten? Ja, wenn es voll nicht Kommunisten der Tour sind, die sich jetzt widerlegt fühlen müssen, die gemeint haben, der Kapitalismus, der erstickt oder der geht zugrunde, na, denen ist nicht zu helfen. Warum? Bloß, ist bei uns der Börsenverlauf, also der Verlauf der Börse zwischen 10 und 1 mittags oder 2, die Gewinnlage von Stahlkonzernen, die Standortentscheidungen bei Atomkraftwerken, bei Stahlkonzernen, bei Autobetrieben und so weiter, warum ist die immer so wichtig, warum wird da so viel Aufhebens gemacht? Demokratisch gesehen, also rein freiheitlich, haben die Besitzer dieser Konzerne, die Leute, die an der Börse eine Vollmacht haben und können da mitbieten, alle nur eine Stimme bei der Wahl. Warum wird so viel Aufhebens gemacht? Als Personen sind sie doch gar nicht wichtig. Über diese Sorte, naja, Lebensabteilung, der Wirtschaftsteil jeder Zeitung, auch die erste Seite, große Entscheidung, warum ist das so? Tja, die Kommunisten haben immer gesagt, das ist das Kapital. Das ist die Art, wie hier Reichtum existiert. Von der Sorte Reichtum hängen alle Interessen ab. Alle sind eben dieser Sorte Reichtum zu Dienst verpflichtet oder sie sind nichts wert und werden für unnütz erachtet. Zwischenstufen jede Menge, halb nützlich. Was muss man heute hören? Ja klar, das kommunistische Dogma, schön erklärt, von der Vermehrung des Geldes an dieser und jener Stelle, hängt alles andere Leben wie eine abhängige Variable ab. Die Lohnarbeit schon gleich, auf die komme ich gleich nochmal. Nein, so will es niemand sagen. Aber dass die Entscheidungen über lauter Anhängsel von solchen Zeug wie dem Börsenkurs, dem Donaukurs, der Gewinnlage von Höchst und Thyssen, der Fusionsfrage zwischen MBB und Daimler und so weiter, dass alles andere davon abhängt, dies als Sachzwang zu vertreten, wie wenn Sie den Kapitalismus gleich im nächsten Satz kritisieren möchten, das wird vertreten, sehr offensiv. Warum muss wo eine Schicht gemacht werden im Betrieb? Warum muss wo Gleitzeit eingeführt werden? Warum wird wo entlassen? Warum wird wo ein Standort von der BRD auf Spanien verlegt? 1000 solche Fragen könnte ich aufstellen. Das steht jeden Tag in der Zeitung und wird überall durchgenommen. Antwort jedes Mal, weil das gültige Interesse ist, dass ich irgendwo das Geld vermehre, dass in diesem Lande der Freiheit, Demokratie rauf, Demokratie runter, das gültige Interesse, das alles determiniert, alles bestimmt. Ohne das geht nichts, heißt die billige Form. Man kommt keine Sekunde mehr in diesem Land, dessen System sich ja gerade wieder mal total überlegen hat, sich darauf hinweisen lassen zu müssen, dass ein Grundgesetz vor allen anderen steht. Ja, und dennoch, als Kommunist, der das eigentlich nur wiederholt, in anderer Absicht, der eigentlich nur behauptet, ja, diese Abhängigkeit ist es gerade, die ich brechen will, blamiert man sich, weil sich Gott und die Welt darauf geeinigt haben, dass dieser Sachzwang unausweichlich, wenn nicht sogar natürlich ist, und dass diesem Sachzwang alles andere zu unterstehen hat. So hat eine Kurzfassung des Dings das Kapital als Grund für die Revolution. Die Anhängsel des Kapitals, das ist alles andere, zuvorderst die Arbeit fürs Kapital. Und die betrifft nicht nur die in den Fabriken, die schon gleich, und in den Büros. Da gibt es ja noch andere Arbeit, da, die Kindererziehung und was da alles dranhängt. Im Privaten, im Haushalt, wie in der Schule. Alles schaut nach. Alles, was unter Soziales fällt. Gibt es in dieser Republik zum Beispiel einen, der meint, das Soziale solle das Erste sein? Und dann müsste man mal sehen, ob Krupp und Thyssen oder auch BMW oder sonst wer dann auch noch auf ihre Kosten kämen. Gibt es überhaupt so ein Argument? Wir machen es umgedreht. Zuerst versorgen wir die Leute mit Bananen, also weil die gerade so beliebt sind, und dann schauen wir, was für die Aktiengesellschaften an der Börse noch übrig bleibt. Ich erinnere bloß das Gegenteil. Jede Arbeitsbedingung, jeder Arbeitsplatz in einem Betrieb, der Lohn sowieso dazu, alles wird quasi errechnet, wie wenn es eine Notwendigkeit wäre, in Abhängigkeit von Kalkulationen, an denen kein Mensch was aussetzen darf. Die gelten. Das sind Kalkulationen, die werden manchmal mit den falschesten, dümmsten Ideologien vertreten. Aber dass sie es sind, die alles zu bestimmen haben. Dass sie die unabhängige Variable oder gar keine Variable, sondern das setzende Moment sind. Ja, das ist doch jedem klar. Noch blöder ausgedrückt. Die liebe Umwelt. Jetzt haben wir Kapital, das Soziale. Ein klares Verhältnis. Wie gesagt, wir erklären das Zeug viel strenger, viel anders. Ich will jetzt bewusst darauf anspielen, auch wegen der Zeit. Ich höre überhaupt nichts anderes mehr als Argumente für den Kapitalismus, an denen wir immer merken, das waren doch einmal unsere gegen ihn. Jetzt die Umwelt ist die Geschichte mit den Bäumen, dass die Kinder keine Luft kriegen und immer husten an der falschen Stelle. Ist das ganze Zeug mit den Allergien und den Krankheiten, also was so alles unter Umwelt läuft, mit den Giften im Rhein, das, was die Chemie macht oder die anderen, ist das jetzt ein Grund für? Da muss man es verhindern, dass es gemacht wird, weiter gemacht schon gleich nicht. Man muss sagen, welche Berechnungen es sind, die all solche Effekte hervorbringen. Oder ist es ein Grund dafür, ein Umweltministerium einzurichten? Am liebsten möchte ich meine Zeitgenossen nur noch solche Fragen stellen. Bitte schön, ehrlich, wenn dir die Sache mit die so immer unter Umwelt zusammenfasst, wenn sie dir so stinkt, kann man noch den banalen Gedanken fassen? Naja, Zufall war es wohl nicht. Einverstanden? Ja, wenn das jemand so gibt, es war kein Zufall. sondern da hat irgendwer nicht unser Bestes getan. Wer das zugibt, dann soll ich ihm jetzt mal fragen, ob die ganze Gift und Müll und Atom und Strahlen und was es alles gibt, Geschichten, ob die jetzt ein Anlass sind, darüber nachzudenken, ob man denen dieses so locker machendes Handwerk legt oder ob man zu denen noch einen Umweltminister draufsetzt. Anders ausgedrückt, es gibt ja oppositionelle Parteien. Erstens einmal die von den Großen, die immer nicht in der Regierung ist, und dann diese Kleine, die über Umwelt überhaupt ins Gespräch gekommen ist. Sie haben ja über Umwelt ihre Karriere gemacht als Partei. Frieden war noch dabei damals. Erstmal über Umwelt. Und statt dass Sie betont haben, Sie wollen als Partei die anderen Parteien und die dazugehörigen gültigen Interessen des Landes daran hindern, die Umwelt, also das natürliche Lebensmittel von jedem Affen, zu verschandeln, kaputt zu machen, weil sie es für ihren Gewinn, für ihre anderen Sachen verbrauchen, für ihre anderen ökonomischen Interessen, also die zu stören. Haben Sie lieber den Schluss gemacht, dann machen Sie die anderen politischen Abteilungen als Umweltpartei auch noch mit und werden dadurch politikfähig. Genau das Muster haben Sie abgeliefert. Das ist meine prinzipielle Kritik an den Grünen. Lächerlich, mit so einem bombastischen Gegenstand, über den sich tatsächlich auch noch Gott und die Welt erbost haben, geärgert haben, so nachlässig, wenigstens mal so lächerlich nachlässig, umzugehen. Oder, jetzt nachdem, von uns war schon ein bisschen eher gesagt, es gar nicht als Gegensatz gegen den herrschenden Gebrauch von Natur in der Wirtschaft zu verstehen, sondern bloß als Hilfsmittel zum Einstieg in die Politik und in die Ökonomie. Auch hier möchte ich wieder sagen, die Erklärung von solchem Zeug, die kann man schöner auch machen. Ich möchte nur wieder hier zu verstehen geben, auch an dieser Front, Argumente, die unser einer unmittelbar, und zwar logischerweise unmittelbar, ganz anders als Argumente für einen Umsturz, für eine Veränderung der gültigen Interessen, für ihre Behinderung und dann für ihre Stürzung anführen wird, werden für das genaue Gegenteil angeführt. Sie werden nicht verschwiegen, sondern angeführt, und zwar als, das ist noch ein guter Grund für den Sachzwang des Weitermachens. Anlässlich von Schönhubers Partei, nächster Punkt, war bei uns der Nationalismus groß im Kurs. Ja, das ist ein Nationalist, wenn nicht sogar einer von der alten Sorte. Nazi, Nationalsozialist, Hitlermäßig. Eine gar nicht pluralistische Diagnose. Die Quelle von Erfolgen und Nachteilen betreffend. Der Nationalismus ist zu einer gesonderten Partei geworden. Zu den üblichen. Wir erläutern. Die Diagnose, na wenn hier was nicht stimmt, dann liegt es daran, dass sich meine Politiker im Außenverhältnis gegen andere Politiker nicht durchsetzen. Wenn mir was nicht passt, ist, das kommt daher, weil da ein Mann mit einem anderen Pass, ein Italiener, Grieche und so weiter, mich dabei stört, was ich will. Die ist gar nicht pluralistisch, die ist existent. Der Nationalismus ist nichts Neues. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes. Es findet sich eine Partei, die gewisse Maß Namen, Vorschläge, gewisses andere Umspringen mit Ausländern, mit fremden Ausländern, Regierenden und hier Ansässigen und Arbeitenden und nicht mehr Arbeitenden und sonst was. Sie baut also auf einen existenten Nationalismus, der einfach den Maßstab, was habe ich von meiner Nationalität zu erwarten, zu befürchten und so weiter, wegen der anderen Nationalitäten oben und unten. So ein billiger Maßstab wird aufgeblasen zu einer gesonderten Partei, Schönhuber-Partei. Was ist passiert? Niemand hat gesagt, so jetzt ist es raus, Nationalismus ist das Dümmste. Er ist in allen Parteien der Politik präsent. Er ist auch im Volk präsent. Ich lege jetzt mal einmal mich krumm und erkläre allen ihren Fehler beim Nationalistsein. Ich erläutere Ihnen, wie Sie da zusätzlich zu dem, was Sie schon als Lohnarbeiter, als Einschnaufer von Umweltgiften und so weiter, was Sie sich da schon alles zumuten lassen, jetzt noch einen weiteren Dienst eingehen. Nämlich, sie deuten ihre Lebenslage, soweit sie ihnen nicht passt. Zweite Seite vom Preisfrontdenken. Als die Folge einer Unterdrückung ihrer Nationalität, ihres deutschen Wesens, ihres deutschen Staates und was dazu. Was sie da alles machen. Wie sie da ihr Interesse noch einmal aufgeben, obwohl schon gar nicht mehr kaum da war. Keiner hat es gewollt. Eine ganze Nation hat gemeint, man müsste den Republikanern dieser neuen Sorte Separatnationalismus, separat gegenüber dem SPD-Nationalismus, dem CSU-Nationalismus, dem, was es alles schon gibt in der Parteienlandschaft und was es alles schon an den Stammtischen gibt. Da müsste man doch eine politische Partei draus machen können, haben sich die gedacht. Siehe da, es ging. Und was haben alle anderen gemacht? Dem muss man den Wind aus den Segeln nehmen. Eine ganze Nation einigt sich drauf, dass an Schönhuber das einzig Falsche ist, dass die anderen es nicht verstanden haben, ebenso wie er, aus Nationalismus politisches Kapital zu schlagen. Das hat jeder mitkriegen können im Laufe der letzten Wahlkämpfe. Ist das ein Grund für eine Revolution? Wenn Leute sich zu allem, was sie sich sonst noch bieten lassen, jetzt noch den Aktivismus, der sich bieten lassen, ergreifen und sagen, dann stehe ich eben nicht als all das hier, wo mir mal stinkt, wo mir was nicht passt, wo mir manchmal auch was gefällt und so weiter. Nicht bloß als Preisfronddenker, sondern ich stehe als einer da, der weiß oder irgendwie wissen will, sich einbildet, dass es alles eine Frage der Nation, ihrer Behandlung und des Zugehörigen zu ihrer Nation, das bin ich. Ich bin nicht mal mehr Wähler, ich bin einfach bloß Deutscher. Es ist alle eine Frage der Behandlung von uns als Deutschen. Und sowas um sich reicht. Tja, da kann man doch einmal zu Marx und seiner Erklärung des Staates schreiben. Schauen, wo das herkommt, seinen Grund hat und kann sagen, naja, eben, Seele, die Kommunisten haben schon immer recht gehabt an der Front. Jetzt, die Propaganda für den Nationalismus ist jetzt die ehrenwerteste Sache der Welt geworden. Und mit Argumenten wiederum, die wir früher für die schlagendsten gehalten haben, gegen den Nationalismus. Jetzt sind sie die schlagendsten für ihn. Der Nationalismus hat Folgen nach außen. Wenn sie eine Nation durchsetzt, wenn die Leute dieser Nation hinter ihr stehen, die halten alles, was deutsch ist, was kapitalistisch ist sowieso, das kapitalistische System funktioniert gut, deutsch auch gut, deutsches Geschäftsleben, deutsche Geschäftserfolge in den Bilanzen der Nation aufzeigbar, die sind gut, weil das sind die Bedingungen meines Lebens, also bin ich auch voll dahinter. Ja, dann ist man auch dafür, dass sich der Staat an der internationalen Konkurrenz der Geschäftswelt gütlich tut. Dass es seine Erfolge sein müssen. Ja, dann geht es so. Die Japaner sind eine feige, heimtückische Exportnation. Was sind wir? Wir sind eine Exportnation. Die Japaner, die kaufen sich das Rockefeller Building, die kaufen sich überhaupt alles zusammen. Manchmal sogar schicken sie Strohmänner an die Börse. Gehen selber nicht einmal hin, weil die würden auch nicht mitlaufen können. Gehen nicht hin, aber sie kaufen. Und dann haben sie 51% der Anteile und wem gehört nicht? Ja, uns. Imperialismus, habe ich gesagt. Das ist die Fortsetzung der Einstellung des Nationalismus, die im Innern schon ihre Wirkung tut, im Parteienwesen und sonst was. Das Recht der Nation auf. Jetzt speziell noch in Verbindung mit dem Kommunismus-Tod auf drüben. Ja, wenn das der Leitfaden der offiziellen Politik ist, dann kann man ja wenigstens sich noch fragen, ob das etwas Erzwungenes ist. Oder ob dieser vorgebliche Sachzwang der Sachzwang ist, der nur deswegen eintritt, weil niemand bei den ersten Sachen, beim Kapital als oberstes Rechnungsgesetz, als die Grundrechnungsart der Gesellschaft. Deswegen die Beugung der Lohnarbeit. Deswegen die Beugung des Lohnarbeites auch unter dem Gesichtspunkt des nationalen Erfolgs. Ob nur deswegen, weil die ersten drei, die man mitgemacht hat, jetzt auch noch als Vierte kommt, dass man auch noch den auswärtigen Erfolg der Nation und des internationalisierten Kapitals mitzutragen hat. Eine Weise, sich es klar zu machen, wenn es jemand leichter haben will. Soll er bei den Wirkungen anfangen? Ja, dann muss ihm doch auch auffallen, dass die Wirkungen nicht zu seiner Gunst ausschlagen. Wenn das Recht Deutschlands auf auswärtigen Geschäftserfolg in den Wirtschaftszeilen, in den Tagesthemen oder sonst was verhandelt wird, jeden Tag, wenn diese Rechte auf, wir brauchen eine Atomindustrie, wir brauchen einen Standortvorteil, wir brauchen dies und jenes. Das verhandelt wird, da können dann noch ausfallen, nur die Wirkung, die da angekündigt wird, hat doch immer Opfer. Typischer Fall Rheinhausen, Deutschland, vor einem Jahr noch der große Schlager. Die Standortfrage von der Industrie aufgemacht, von der Politik betreut, ja, die Wahl des Standorts international von großen Konzernen, von großen Geschäftsleuten, entscheidet über das Wohl und Wehe eines Menschen oder von 6.000 Leuten, die dort immerhin schaffen gegangen sind über 40 Jahre und geschaut haben, mit ihrem Lohn zurechtzukommen. Das entscheidet plötzlich von heute auf morgen ganz anders. Das jetzt umzudrehen, also das ist etwas Erpresserisches ist, wenn internationale Interessen als die Lebensbedingungen auch noch eingebracht werden, das kann man doch auch mal umdrehen und kann sagen, für die Nation und ihren auswärtigen Erfolg gebe ich mich endgültig nicht mehr her. Umgekehrt, ich prüfe mal die vorhergegangenen Sachen, die ich alle schon mitgemacht habe. Ist gleich, spätestens dann wird die Prüfung mal fällig. Wenn der außenpolitische Erfolg der Nation auch schon zum gültigen Kanon des Politikmachens, des Wirtschaftstreibens gehört und sich Interessen, Erfolge in Interessen verwandeln, wenn eingekauftes Zeug schon wieder den Anspruch aufmacht, dann muss man wieder demnächst einen neuen Abschluss machen. Wenn gelungene auswärtige Geschäftserfolge quasi ein Recht der deutschen Nation auf, da gibt es ganz billige Varianten, die jeder kennt. Es gibt zum Beispiel die Variante des auf der arabischen Halbinsel, das wäre unser Öl. Da kann einem doch was auffallen. Kann einem auch auffallen, das an der Wolga, das waren unsere Landsleute. Die drüben waren unsere Brüder und Schwestern. Und also als Imperialismus ganz locker verkündet wird, hier kriegen die Interessen von jedem Heini ganz locker noch einen Zusatzauftrag, und zwar den allerletzten und obersten Zusatzauftrag. Am Erfolg der Nation, da kommt keiner vorbei, seinen Beitrag zu ihm zu leisten. Darum, da geht es überhaupt nicht, das ist die globale Lebensbedingung quasi für jeden Dödel. Da muss man auch eventuell sogar die Gewalt der Nation befördern. Erstens als Einberufener und dann immerzu in Kriegsdingen. Ja, wenn das mir einleuchtet, dass das ein Gedankenwert ist, und zwar, der ist per Natur aus kommunistisch. Wurscht, ob man da schon Marx gelesen hat oder nicht. Sich zu fragen, wenn die Welt so beschaffen ist, wenn das den Erfolg des lebendigen Kapitalismus ausmacht, über den toten Kommunismus, dass der Kapitalismus es wirklich vermag, für solche Affären, wie seinen immer noch in der Schwebe befindlichen Kampf gegen die Erledigung des Russischen Reiches mit seinem Renegaten Gorbatschow und so weiter, dafür mich total einzuspannen, jenseits von Gut und Böse und von irgendeinem Interesse, das eine gibt es, das andere ist aber nicht so gut, also wo die Preisform endgültig keine Rolle spielt. Da kann man doch sagen, ich weiß jetzt, worin der Kapitalismus erfolgreich ist, und vor allen Dingen merke ich, er ist dadurch so erfolgreich und das überlegene System, weil er solche wie mich massenhaft dauernd zu seinen 5-6 Diensten korrekt einzuspannen weiß. Ohne Widerspruch, ohne Widerstand. Er macht mir laute Sachzwänge auf, erzählt mir noch schöne Geschichten, dass er das erfolgreichere System ist, weil der Kommunismus gerade tot ist, und verlangt dabei immer neue Arten des Unterwerfens von meinem Interesse an den kleinsten bis an den größten Lebensaffären unter seine Anliegen. Seine Anliegen definiert er zur guten Hälfte einfach mit Geschäftserfolgen, mit D-Mark-Ziffern, mit Bilanzziffern, mit Standardproblemen der großen Geschäftswelt und so fort, der Börse und so zu. Warum eigentlich soll sich jemand, wenn er schon mit Verstand begabt ist, ausgerechnet jetzt, wo das Jahrhundert bald vorbeigeht, zum Handlanger, zum bloßen Instrument, zur bloßen Manövriermasse von solchen Interessen erniedrigen. Warum eigentlich? Das ist die ganz billige Frage. wie der Kommunismus von Marx an, in der Kritik der Fabrikarbeit des Lohnes, bei Kriegen, bei Auseinandersetzungen im Parlament, wer hat die Herrschaft im Land, bei Feldzügen und so weiter. Das ist die ganz billige Frage, die wir Kommunisten auch als bloßer Überrest und das nachts dem Alkohol ergeben und so weiter. Die billige Frage, die wir so schnell nicht lassen. Wenn Sie uns die Frage nicht verbieten an alle Umstehenden, stellen wir diese Fragen, manchmal höflich formuliert, manchmal sau wissenschaftlich erläutert, manchmal sehr volkstümlich dargeboten, in allen Weisen immer wieder, solange Sie uns nicht ausmerzen, mit Ihrem Wahn, jetzt alles ausmerzen zu dürfen, was nicht Kapitalismus dienlich ist, solange stellen wir diese Fragen nach wie vor. Und deswegen ist so tot der Kommunismus eben doch noch nicht. Der ist bloß tot, wenn er nichts mehr zu bestellen hat.